Spaß mit Gas. Der dicke Vorsitzende der SPD hatte, dem Motto von Wolfgang Neuss folgend, heute mache ich mir kein Abendbrot, heute mache ich mir Gedanken, eine erstklassige Spitzenerkenntnis. Zitat, Tempo 120 auf der Autobahn halte ich für sinnvoll, weil alle Unfallstatistiken zeigen, dass damit die Zahl der schweren Unfälle und der Todesfälle sinkt. Es dauerte wenige Stunden, da war der Raisonierer zur Raison gebracht. Sicherheit, meinte er jetzt, braucht Vorfahrt. Mehr wollte ich nicht sagen. Bei der Bundestagswahl gehe es um andere Fragen. Einer der Leitartikel, die das bewirkt haben, ging so. Wohl sei wahr, dass von den 4000 Menschen, die alljährlich auf der Straße getötet werden, vielleicht 1000 nicht sterben müssten, wenn man das Tempolimit überall herabsetzte. Auf Autobahnen, auf Landstraßen, in Wohngebieten. Damit alle am Leben blieben, könne man den Verkehr ja auch ganz einstellen. Jeder versteht, dass das Ende einer Branche, die jährlich 350 Milliarden Euro umsetzt und Arbeitsplätze für Millionen Autobauer, Straßenarbeiter, Transporteure, Versicherer, Mediziner, Polizisten, Fahrlehrer, Schrotthändler, Professoren, Journalisten, Werbefuzis, Drucker, Finanzberater, Gutachter, Tuner, Klomänner und Klofrauen in Rasthäusern, Leichenbestatter und Friedhofsgärtner bietet, das Ende Deutschlands wäre. Weshalb, solange das Gewerbe seine Leichen übers weite Land streut, die Gesellschaft ein Auge zudrückt, beziehungsweise 8000. Würden hingegen die Menschen, die sterben müssen, damit Deutschland leben kann, am Nationalfeiertag unter den Linden aufgereiht und nach allen Regeln gewaltmonopolistischer Kunst erschossen, oder käme einer auf die Idee, sie in der SS-Halle auf dem Cannstatter Wasen zu sperren, der gegenüber praktischerweise die Gasfabrik von Geisburg steht, was dann? Loben wir den Tag vor jenem Abend, in dem der Leitartikel solch letzte Frage stellt. Finden wir uns ab damit, dass die Gesellschaft, was immer über sie sonst behauptet wird, zum Beispiel, dass sie, die ihre Meinungen vom Jauch bezieht, eine Informationsgesellschaft sei, durch die Interessen der Autoindustrie so exakt definiert ist, wie die Genetik eines Menschen durch die DNA und ihre Freiheit vor und über jeder anderen die freie Fahrt für freie Bürger meint. Autos, schreibt der Gesamtleiter Vermarktung einer Springer-Zeitung, bedeuten mobile Freiheit. Der freie Bürger weiß, dass er sich jederzeit in das Steuer setzen könnte, um in der Ferne zu entschwinden. Er hat das Gefühl von Freiheit. Zitat Ende. Was einmal Freiheit statt Sozialismus hieß, heißt heute Freiheit statt öffentlichem Personennahverkehr. Für das Gefühl von Freiheit aber gilt, von nichts kommt nichts. Und so lesen wir, Rolf von Sievers gibt Gas. Fünfter Gang, der dunkelgrüne Porsche 911 Carrera S prescht durch eine S-Kurve. Runter in den dritten Gang, die Drehzahlnadel springt auf 5000, der Motor heult auf. Hören Sie sich das an, ruft der Chefakustiker von Porsche begeistert. Dieses Singen, das ist Leben. Er ist der Macher des Porsche-Sounds. Auf seiner Visitenkarte steht der schöne Titel General Manager Noise and Vibration Department. Es gibt viele Null-Sound-Autos, sagt Rolf von Sievers. Da setzen Sie sich rein und hören gar nichts. Wer aber in einem Porsche Platz nimmt, soll von einer Klangwolke umgeben sein, die einzigartig ist. Ein Fall für den Arzt. In einer Gesellschaft, die nicht so dumm ist, dass es brummt, wäre es ein Fall für die Sicherungsverwahrung, wenn so ein Idiot in seinem mobilen Vibrator die Müden und Kranken mit Noise aus dem Schlaf risse. Von adrenalintreibenden Sportgeräten schwärmt der Gesamtleiter Vermarktung, als sei die Kombination einer dicken Patte mit einem Bleifuß etwas, das auch nur entfernt einem Sport ähnelte und nicht einem Hamburger-Wettessen. Ich habe zu viele Männer in Autos mit zu vielen Newtonmetern kennengelernt, unter ihnen nicht einen, der nach ein paar Kurven auf dem Beifahrersitz eines Rallye-Fahrers nicht die Hose hätte wechseln müssen. Dass Lärm krank macht, weiß jeder, sogar Herr von Sievers und der Gesamtleiter Vermarktung werden davon gehört haben. In einer Gesellschaft der halbwegs Vernünftigen würden deshalb nur Fahrzeuge zugelassen, deren Geräusch auf jenes Minimum reduziert ist, das die Technik ermöglicht. In Springers Freiheitszeitung Welt lesen wir demzufolge, Zitat, Fehlzündung, ganz klar eine Fehlzündung. Wer im neuen Jaguar F-Type den Fuß vom Gas nimmt und das Auto rollen lässt, dem wird ein akustisches Erlebnis zuteil aus den Zeiten, da der selige E-Type noch aktuell war. Es bollert und knallt aus dem Auspuff, dass es eine Freude ist und dass man sich fragt, ob sie bei der Zulassungsbehörde jetzt schwerhörig sind. Schöllhorn drückt, als wir langsam jetzt an einer Leitplanke vorbeikommen, noch einmal die Sporttaste und geht vom Gas. Der Sound wird dumpfer, brummiger, lauter und im Echo, das von den Planken widerhallt, kann man beim Gas wegnehmen sehr gut das sogenannte Backfire hören. Scheinbar unkontrollierte Explosionen unverbrannten Gemischs. Zitat Ende. Bei den Harley Days blubbern jeden Sommer 50.000 hässliche alte Männer mit fettigen Strähnen unterm Helm durch die Stadt. Die Auspuffanlagen von schätzungsweise 49.500 ihrer Motorräder haben sie auf dem Weg vom Baurat nach Hause bei einem kriminellen Schrauber ordnungswidrig verändern lassen, dass es kracht. Und was tut der sozialdemokratische Innensenator, der, wenn es gegen Flüchtlinge, Antifaschisten und andere Störer geht, Law and Order zu exekutieren weiß wie kein anderer? Er lässt seinen Bullen Spalier bilden und dem Rollmob die Straße freisperren, wie sonst nur den Kameraden von der NPD. Und die Kanzlerin Merkel, Erfinderin der, Zitat, Vorreiterrolle Deutschlands im Klimaschutz, sie lässt ihre Augen strahlen auf dem Messestand von Audi, wo Fahrzeuge wie der R8 Spider 2.5 mit 525 PS und 349 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer stehen und mahnt anschließend die Volksrepublik China, weniger Treibhausgas zu produzieren. Gelegenheit für einen abseitigen Gedanken. Kaufte 1 Milliarde Chinesen Autos wie den R8 Spider mit 525 PS? Und wer, der kein Kolonialist und Rassist ist, wollte ihnen mit welcher Begründung ein Recht streitig machen, das jedem deutschen Menschen heilig ist? Stießen sie, grob geschätzt, pro Jahr 50 Billionen Tonnen CO2 aus, 6.000 Mal so viel wie heute, und alles wäre gut bzw. vorbei. Doch selbst wenn die größte Passion der Deutschen weit vorm Geschlechtsverkehr, versteht sich, und noch vorm Fußball nicht das Brumm-Brumm-Machen wäre, ihre Liebe nicht durch den Wagen ginge, wenn unter ihnen der Facebook-Account von Daimler mit 13,7 Millionen nicht die meisten Fans hätte, wenn der Landsleute selbst sich nicht darin verwirklichte, ein Nummernschild mit den Initialen des Fahrers oder doppeltem Konsonanten oder auserlesenen Zahlen zu erwerben. Ihrem automobilen Schicksal sind sie ausgeliefert bis zum Tag des jüngsten Verkehrsgerichts. Dieser Tage wird gemeldet, dass der Staatssekretär im Kanzleramt zum Leiter des Bereichs Global External Affairs and Public Policy der Daimler-Benz AG befördert worden ist. Dort werden so tüchtige Leute wie der Herr von Kläden dringend gebraucht. 212 wurden 8% weniger Autos zugelassen als im Jahr zuvor. Im ersten Quartal 2013 sanken die Verkäufe nochmal um 13%. Gestützt wird die Branche mit den höchsten Subventionen, die je eine Industrie erhalten hat. Der Deckname des Programms heißt Dienstwagenprivileg und soll Glauben machen, es erlaube Firmen, die Kosten für den Kauf und den Unterhalt des Autos, die sie ihren reisenden Vertretern stellen, von der Steuer absetzen. Von 2010 auf 2011, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, stieg der Anteil der gewerblichen Zulassungen bei den Neufahrzeugen um 13,6% auf 60%. Bei der sogenannten S-Klasse inklusive der SUV reicht der Anteil der Gewerblichen bis zu 90%. wann immer Sie eines der adrenalingetriebenen Sportgeräte sehen oder die Zwergblondine in Ihrem Mausoleum, dürfen Sie sich freuen. Da röhrt oder parkt auf dem Behindertenplatz Ihre bei Lidl entrichtete Mehrwertsteuer. Es ist diese Subvention und nicht die Qualität, die den deutschen Autoexport unschlagbar gemacht und die europäische Konkurrenz in den Ruin getrieben hat. Dass die Techniker von Renault schnellere Autos bauen können als die von Mercedes, weiß jeder Zuschauer der Formel 1. Rebus sic stantibus, der Porsche-Fahrer und die Mutti im SUV müssen nicht alles verstehen, wovon wir reden. Rebus sic stantibus ist an rettende Vernunft nicht zu denken. Es muss produziert und verkauft werden, nicht um der Menschen dringendste Bedürfnisse zu befriedigen, sondern wofür der Bedarf erst im Schweiße werdender Visagen geweckt werden muss. Heute im Briefkasten ein Hochglanzprodukt für spezielle Gitter, um Buchsbäume zu Kugeln zu scheren, natürlich mit den uns allen vertrauten Buchsbaumgitterscheren. Und schon morgen lacht uns wieder ein neues Glück.